Annuschka. Jede Nacht träum ich von dir, Zigeunerkind. Maruschka, du bist treulos, wie es die Zigeuner sind. Maruschka, meine Geige weint vor Sehnsucht. Ich denk an dich, vielleicht denkst du jetzt auch an mich. Maruschka, nie vergess ich die Musik der Osternacht. Maruschka, wo dein Mund mir ach so zärtlich zugelacht. Maruschka, nur noch einmal möchte ich küssen den roten Mund, der mir das Glück gebracht.